Kannst du auch mal zum Voice-Chat gehen mit deinem Mikrofon? Und in welchen? Das Mikrofon, in das du sprichst, das geht doch, wenn du einfach den Ach Kanal, so, hier oben. du hast nur einen Kanal und dann da kannst du von Normal Ninjam auf Voice-Chat umschalten. Jetzt bist du. Jetzt müssten wir miteinander sprechen können. Normalerweise machen wir immer Solos auf, dann hast du den Show me schnelleren the way to the next whiskey Spaß. Das bar. kann man auch manchmal machen. Show me the way to So. the next whiskey bar. Aber du bist auf Wi-Fi in deinem Raum, ne? Bist du auf mobilem Netzwerk? Jetzt direkt. Ja, also ich glaube, wenn ich, können wir mal kurz einen Zähltest ja. machen? Ich wollte sagen, können wir mal gerade kurz einen Zähltest machen? Ich zähle bis 4 und du machst auf. Ja, ich bleib auf Chat. Okay, dann sind wir gar nicht auf Voice Chat. Kannst du mal, wenn ich das Tempo zähle, wenn ich 1, 2, 3, 4 und dann machst du die 1. Ach so. 1, 2, 3, 4. Okay, ich mach's nochmal. Ach so. Da ist der Voice Chat. Ja? Hallo? Jetzt? Ja, ich hatte den falschen gemutet, weil du hast halt in dem anderen Kanal nochmal ja, den versetzten Voice Chat. Okay, sounds like Supertramp. Aber jetzt ist okay. Entschuldige Supertramp. Okay, ich zähle mal bis 4 und du Super machst die 1 dann, ja? Tram. 1, 2, 3, 4. Okay, 1. es ist wirklich. Ich mach's nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 4, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 3, 1. 4, 1, 2, Kannst du auch mal zum Voice 4, 1, 2, 3, 4. Fast, ja, es ist schneller, wäre es mit Sonobus, aber es ist, immerhin können wir so miteinander sprechen mal. Ja, klar. Wie war das noch? VDO Ninja geht das doch auch, das ist doch mal so gut. Genau, das können wir auch mal ausprobieren, aber nicht jetzt, ich bin zu müde. Nee, ich bin auch so lange im Wort. Aber ja, danke für die schöne ja. Jam. Hat Spaß gemacht. Ja, ich mache morgen eine kleine eine kleine Runde mit all den Leuten aus Ninjam und Sonobus in einer Bar. Und wir müssen demnächst mal was machen, wo wir alle in Bars sind. Hast du noch mal den Philipp getroffen, den Carrots? Nee, ich habe also ging irgendwie immer aneinander vorbei, die so, wenn wir einen Termin gemacht, also machen wollten. Schade, ich bin der weigert sich, eine Kamera anzuschmeißen. Naja. Aber der spielt Ja, fantastisch das Gitarre, also. ist wirklich sehr gut. Ja, gut, hör mal, John, ich bin auch wahrscheinlich im Oktober bin ich wieder in Berlin, dann Ah kommen wir ja. nochmal vorbei. Hat der Matthias Grob sich bei dir gemeldet? Ja, hat er, und dann ist er in die Schweiz gegangen Ja. für eine Woche. Aber ich habe mich jetzt auch nicht gemeldet. Ich hatte auf Arbeit so viel um die Ohren und ja, war sehr energiezerrend. Okay. Und so langsam geht das wieder. Dann kommen wir noch mal vorbei. Ja? Okay. Also wenn ich dann da bin, ich bin eine Woche weg von Ja, Berlin, Herbstferien, ich bin jetzt auch erstmal Kurzferien. in Ferien. Meine Frau ist als Lehrerin jetzt ja in den Ruhestand gegangen. Jetzt können wir im September mal wegfahren. Und das machen wir auch. Dann gibt es wieder ein neues Video vom Swimmingpool in Südfrankreich. Verstehe mich doch. Ja, Verstehe meine schön. Lage. Ja. Okay. Ja, kannst ja von dort aus Musik machen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Bernd. Und bis bald.